Moskau, Mon Amour. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Franz Maria Sonner. Nach dem gleichnamigen Roman von Robert Little. Regie Barbara Plensat. Zweiter Teil. Es war eine von der Intelligence Support Activity im Jahr 1991 initiierte Verschwörung. Eine Sache, wie sich hinterher herausstellte, so heiß, dass das labile Gleichgewicht der Großmächte gefährdet war. Sie hatten Benedikt Bassett an die Botschaft nach Moskau geschickt, um die Operation Ironweed durchzuführen. Ein versiegelter Diplomatenkoffer wurde mir nachgeschickt. Ich brauche einen Panzerschrank, Zugang zu Ihrem Archiv, der verschlüsselten Sensitive Compartment Information Cables, Chiffrierschlüssel und Ihr Dienstbuch, Mr. Enkemann. Geht klar, Mann. So habe ich es gerne. Kurz und präzise. Ja. Weiß Custer von Ihrer Tätigkeit? Von mir weiß er nichts. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Dann bleibt es also unter uns. Mein Gott, ja, niemand wusste irgendetwas. Mein Name ist übrigens Immanuel Custer. Ich war damals Sicherheitschef der Botschaft und auch ich hatte bestenfalls einen Verdacht. Aber Inkerman, der CIA-Mann, der sich so gerne mit seinen Informationen brüstete, wusste noch weniger. Bassett begann die Arbeit sehr unauffällig in einem kleinen Büro. Er chiffrierte, sortierte Depeschen, ließ Material vernichten und Bassett tat, was er nie hätte tun dürfen. Er verliebte sich in eine Russin. Ich heiße Sinaida Ivanovna. Mein Sohn hat Aida draus gemacht. Sie sind also verheiratet? Ja, ich bin in Scheidung begriffen. Mein Ex-Mann zieht bald aus. Die Zuteilung einer Wohnung dauert bei uns. Und mehr noch, Aida Ivanovna war erpressbar. Denn ihr Sohn Slava hatte Leukämie und so waren sie auf Zuteilung eines lebenswichtigen Medikaments angewiesen. Puritinol. Moment. Tja, abgelaufen. Ihre Berechtigung, Puritinol zu beziehen, ist abgelaufen. Der Nächste... Das ist doch nicht möglich! Die Gegenseite der KGB war schneller gewesen. Wir waren wohl alle ein wenig eingelullt, benebelt von Perestroika und Glasnost. Oberst Viktor Prosjenko hatte Bassett auf die Liste der Zielpersonen gesetzt und Krostin, seine rechte Hand, oder vielleicht sollte ich lieber sagen, seine Faust, hatte ganze Arbeit geleistet. Die Zielpersonen besteigen Wagen Nummer 4 des Nachtzuges nach Leningrad. Und jetzt Ihr Hotel an der Neva. Wir waren in der Lage, einen Zwei-Wege-Spiegel zu installieren. Da Sie bei Licht kopuliert haben, sind die Aufnahmen von exzellenter Qualität. So kam es, wie es kommen musste. Der KGB schlug zu und erpresste Aida Ivanovna. Puritanol. 75 Milligramm Mercaptopurin. Was wollt ihr dafür? Sex? Schlampe. Wir wollen den Amerikaner. Sagen Sie ihm, was Sie hier gesehen haben. Sagen Sie ihm, wer wir sind. Sagen Sie ihm alles. Sie bekommen von uns Tabletten für 2 Tage. Und in 48 Stunden verschaffen Sie uns das, was wir von Ihnen erwarten. Verstanden? Hier. Und jetzt dabei. Raus! Музей изобразительных искусств. Ein Kunstmuseum. Bitte sag was, Ben. Ben, ich gebe dir doch keine Schuld an dem, was geschehen ist. Ich könnte dir die Tabletten aus den USA verschaffen. Meine Aufenthaltsgenehmigung für Moskau würde widerrufen. Ich käme mit Slava in irgendeine zentralasiatische Stadt und dann? Und der Film? Was war da zu sehen? Na, wir. Wie wir uns lieben. Oh Gott. Kann Vadim nicht einen Dreh finden? Er hat dir doch den Bezugsschein verschafft. Vadim hat alles versucht. Er sagt, das Wasser stünde mir bis zum Hals. Was genau wollen Sie von mir? Den Reiseplan der Rüstungskontrollkommission. Kannst du den beschaffen? Office in Kirmana. Büro in Kamen. Müssen Sie denn diesen Scheißbericht wirklich in dieser Form ausfertigen? Wieder eine Karriere ruiniert und was für eine. Arbogast hat bei der Navy gedient. Ich habe es satt, mich dauernd zu wiederholen. Erstens, ich habe Arbogast Safe offen gefunden. Zweitens, ich habe einen Posten davor gestellt und den Botschafter benachrichtigt. Drittens, Arbogast musste den Inhalt des Safes überprüfen. Und viertens, hier ist mein Bericht. Unterschrieben. Aus dem Wachbuch wussten Sie, dass niemand oben gewesen sein konnte, die ganze Zeit nicht. Das ist mir scheißegal. Und das Schicksal Ihres Schützlings sowieso. Ihre Zeit ist abgelaufen, Custer. Nächste Woche kommt Leo Hurlbird, Ihre Ablösung. Über die sinnreiche Inschrift der goldenen Uhr rätseln wir alle noch. Ja, was muss das für ein Gefühl sein, nach einer so langen und glanzvollen Karriere pensioniert zu werden? Irgendwelche Pläne? Bücher lesen, vielleicht auch schreiben. Was ich Sie fragen wollte, Inkerman. Bessett, was zum Teufel macht er eigentlich? Er sperrt sich in seinem Büro ein und dann ganze 5 Depeschen zu verschlüsseln in 9,5 Stunden. Gehört er zur Firma oder macht er was auf eigene Faust? Psst, Custer, kommen Sie mal näher, ich sag Ihnen was. Ich habe auch den Verdacht, dass er Schweinereien macht. Meine Leute haben herausgefunden, dass er geblümte Unterwäsche trägt. Das ist ein Ding, was? Комната для допросов КГБ. Verhörraum KGB. Sie haben Ihre Sache gut gemacht, Krostin. Tee. Los, los, los, her mit dem Material. Ich will die Tabletten. Bitte kaufen keine Katze im Sack. In Ordnung. Hier. Es reicht bis Donnerstag. Am Montag holen Sie sich neue Instruktionen. Prosenko naливает чай. Prosenko gießt Tee ein. Zucker? Konfitüre? Konfitüre. Das Material scheint mir übrigens nicht sehr ergiebig zu sein. Wir hatten Anweisung, das Material ohne Rücksicht auf seine Quelle zu analysieren. Es besteht aus 4 verschiedenen Lieferungen. Die erste ist ein grober Reiseplan der amerikanischen Rüstungskontrollkommission. Die zweite sind Spesenabrechnungen, Hinweise auf Kameraobjektive, die sie benutzen und dergleichen. Die dritte ist ein Lebenslauf eines Fregattenkapitäns, der als Mitglied der Kommission jedoch bereits abgelöst ist. Die vierte ist eine Liste der Angehörigen der amerikanischen Botschaft. Nun hören Sie doch endlich auf. Aus der New York Times erfahren wir mehr als aus dieser Quelle. Das Material ist wertlos. Ja, aber warum... Rostin, seien Sie doch nicht naiv. Was erwarten Sie? Er hat geliefert, ohne seine Vorgesetzten zu verständigen. Nur darum geht es. Damit haben wir ihm die Daumenschrauben angelegt und jetzt, Rostin, jetzt kommt es nur darauf an, sie mehr und mehr anzuziehen. Musee изобразительных искусств. Kunstmuseum. Sie haben mir nur 2/3 der Dosis gegeben. 50 statt 75 Milligramm. Aber ich habe das Material doch geliefert. Wieso machen die das? Wenn er möchte dich sehen. Mich? Er will mit dir reden. Worüber? Über die restlichen 25 Milligramm. Lass uns gehen. Dass Sie ein Video von uns haben, ist eine Sache. Zum KGB zu gehen, eine ganz andere. Ja. Das neue Material. Quartiere Aide. Wohnung Aida. Er hat sein Essen erbrochen. Sein Blutbild und die Nierenfunktion werden immer schlechter. Wenn Sie geben uns nur mehr 25 Milligramm. Warum? Sie haben die Sache geprüft. Und Sie haben gesagt, mehr als 25 Milligramm sei es nicht wert. Ich tue es. Ich gehe hin. Комната для допросов КГБ. Verhörraum KGB. Setzen Sie sich. Den Mantel behalten Sie lieber an. Das ist nicht geheizt hier. Ist das der Fernseher, mit dem Sie vorgeführt haben, wie Sie beim Ficken aussieht? Hm? Geizt Sie das auf? Ich kann ja verstehen, dass Sie aufgeregt sind. Aber halten Sie jetzt lieber den Mund. Sie würden wohl selbst gerne, ha? Nicht schlecht, Ihre Vorstellung, Mr. Bassett. Hier bin ich. Es ist gut, gehen Sie. Setzen, Mr. Bassett. Sehen Sie, eine meiner Lieblingstheorien ist, dass der Homo sapiens mit ein wenig Alkohol im Blutkreislauf besser funktioniert. Trinken Sie. Es ist Wodka. Mit Dill und Knoblauch gewürzt. Wer sind Sie? Ich bin, der ich bin. Prost. Ihr Material ist wertlos. Sein Anblick lässt meinen Puls nicht höher schlagen. Ich bin nur Verwaltungsangestellter, ohne Zugang zu Geheiminformationen. Diesen Eindruck vermitteln Sie in der Tat. Was haben Sie dann anzubieten? Sie wissen, dass ich Sinaida Ivanovna liebe. Ja? Und dass ich mit ihr zusammenleben möchte. Ich könnte um politisches Asyl nachsuchen. Was haben wir von einem psychiatrischen Fall? Einem Amerikaner, der im Jahr 1991 zu uns überläuft? Machen wir es einfacher. Ich frage, Sie antworten. Warum haben Sie einen grünen Sicherheitsausweis? Bestimmte Bereiche für meine Tätigkeit wären sonst nicht zugänglich. Auch das Büro des CIA? Ich habe nie... Verschenken Sie nicht meine Zeit! Wenn Sie die Tabletten haben möchten! Sie sind Inkermanns 4.15 Uhr Verabredung, also... Ich chiffriere die Lageberichte der Rüstungskontrollkommission. Also, das ist es doch. Bringen Sie uns den nächsten Lagebericht, Mr. Bassett. Unverschlüsselt. Quartiere Aide. Wohnung Aida. Eins, zwei, drei. Wir grüßen den großen Vorsitzenden. Und beglückwünschen ihn zu jedem seiner Prozente. Köstlich. Köstlich. Versuch doch mal. Du glaubst, es funktioniert bei dem? Jetzt hör mal zu, ich habe die Sache eine Stange Geld kosten lassen. Aber bitte, wenn du es genau wissen willst. Also Katharina, meine Freundin, hat eine Freundin. Und die wiederum ist Belegärztin für die Klinik, in der Silberstein seine Operationsmethode demonstriert. Slava wird von ihm operiert werden, glaub mir. Hast du irgendjemandem was... Komm, ich bin zwar manchmal betrunken, aber ich bin doch nicht wahnsinnig. Ach, Vadim. Du bist ein Schatz. Ja, ich weiß. Ich bin der idealste Ex-Ehemann, den man sich denken kann. Amerikanische Botschaft, Korridor, Flur, schwarzes Brett. Ein Empfang für Dr. Milton Silberstein. Wer ist das? Was macht denn der? Das ist ein Knochenmark-Spezialist vom Mount Sowieso Krankenhaus aus New York. Wie alt? Hauptmann Grösting. Помещение для подслушивания КГБ. Abhörraum des KGB. Sehr erwachsen, also genau richtig für dich. Er soll ein paar Transplantationen vorführen, um die neuesten amerikanischen Methoden zu demonstrieren gegen Leukämie. Wenn du beim Empfang dabei sein möchtest, trag dich hier in die Liste ein. Und nerv mich bitte nicht. Больница, ein Krankenhaus. Bürgerin. Mein Name ist Sinaida Sawatskaya. Das ist mein Sohn Slava. Wir haben einen Termin mit Dr. Milton Silberstein. Dr. Silberstein empfängt keine Patienten. Es geht um Knochenmarkstransplantation. Wir sollen vorher untersucht werden. Dr. Silberstein führt nur zwei Operationen durch. Ja, ja, für die erste ist mein Sohn ausgewählt worden. Sie irren sich. Es sind zwei Kinder ausgewählt worden, aus Lettland und Aserbaidschan. Mama. Ja, das kann nicht sein. Auch nicht russische Minderheiten haben ihre Rechte. Mama. Ich will sofort mit Dr. Silberstein sprechen. Jetzt! Ich brauche doch keine. Sinnlos. Absolut sinnlos. Tut mir leid. Mama, gehen Sie. Hallo! Hallo, hören Sie! Mama. Sei endlich ruhig. Oh, Slava, Liebling, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Auf einem Platz in Moskau. Die Roggen. Mama, ich glaube, sie wollen ihn töten. Mama, guck doch mal, die Tauben. Ja. Was sagt Vadim? Dasselbe. Es war eine Anweisung von ganz oben. Ben. Ja? Sie sind mit dem Material sehr unzufrieden. Sie wollen den Kontakt mit dir abbrechen. Das bedeutet, meine Aufenthaltsgenehmigung für Moskau wird widerrufen. Rutinol bekomme ich auch nicht mehr. So ist das Ende der Geschichte. Aida. Ach, geh zur Hölle. Комната для допросов КГБ. Verhörraum KGB. Бен нервно размешивает чай. Бен рührt hektisch in einer Tasse Tee. Kommen Sie jetzt endlich zur Sache. Чашка падает на пол. Sie fällt ihm aus der Hand. Ganz ruhig, Mr. Bessert. Entschuldigung. Scherben bringen Glück. Also, ich höre. Meine Tätigkeit dient nur zur Tarnung. Ich wurde mit einem speziellen Auftrag nach Moskau geschickt. Weiter. Ich beseitige die Spuren einer CIA-Operation mit dem Decknamen Ironweed. Wer oder was ist Ironweed? Ich weiß nichts. Gar nichts. Ich bin ein Aufräumer. Meine Instruktionen lauten, alle Ironweed-Depeschen zu vernichten, die Dienstbücher zu fälschen und alles zu tilgen, was auf Ironweed hinweisen könnte. Was haben Sie in Prag gemacht? Dasselbe. Nur, dass die Operation dort Silverweed hieß. Der Zeitraum der Operation? 1967 bis 1985. Und Ihr Auftraggeber? Marlow. Ich vermute, er kommt aus dem operativen Bereich des CIA. Also schön. Zu den Einzelheiten. Und was ist mit dem Jungen? Er braucht 75 Milligramm jeden Tag. Ich will eine Garantie, und zwar eine dauerhafte. Überlegen Sie doch mal. Was können wir tun? Informationen, von denen die Gegenseite weiß, dass wir sie haben, verlieren an Wert. Bringen wir sie um. Wäre das ein deutliches Zeichen für die CIA, dass wir zu viel wissen? Lassen wir Sie und Ihre Freundin samt Kind leben? Haben wir einen Vorsprung? Also. Hm. Ja, klingt gut. Die Wahrheit hat ihr eigenes Gewicht. Auf unsere Feinde, Ben. КГБ. КГБ. Кабинет Просенко. Бюро Просенко. Ironweed. Silverweed. Wer sind die? Genossin Glebova. Also wie gesagt, wir wissen, dass die Operation 1967 begann und 1985 abgebrochen wurde. Warum abgebrochen? Der Agent ist wahrscheinlich gestorben. Dann gäbe es keinen Grund, Spuren zu verwischen. Nein, die Person lebt und wir vermuten... Na? Dass sie in eine Position aufgestiegen ist, in der sie für die Amerikaner viel wertvoller geworden ist. Die Aktion dient dem Schutz dieser Person. Ach, nichts als Spekulation. Wir wissen einiges aus den Depeschen. Silverweed schlägt 1967 vor, einen russischen Freund zu rekrutieren, den er von der Universität her kennt. Das ist Ironweed. Er willigt ein, für die CIA zu arbeiten. Von da an ist Silverweed sein Kurier und der einzige direkte Kontakt zu den Amerikanern. Silverweed trifft Ironweed zum Beispiel im Sanatorium von Kislovodsk. Andropov hat dort Urlaub gemacht. Genosse General, Ironweed müsste also ein Parteimitglied sein. Vielleicht sogar im Beraterstab des Generalsekretärs. Jedenfalls war er überzeugt, dass er aufsteigen würde, wenn Andropov an die Macht käme. Auf wie viele trifft das zu? Auf 1000? Wir kennen ein biografisches Detail. Bei einem Treffen sind sie auf der Landstraße auf einen Traktor gestoßen, der mit einer Panne liegen geblieben ist. Ironweed ist ausgestiegen, hat den Kraftstofffilter ausgebaut, gereinigt, wieder eingebaut und der Motor lief. Er kommt also aus dem Bereich der Landwirtschaft. Oder versteht zumindest etwas davon. Das ist eine Spur. Nein. Quartiere Kaster. Wohnung Kaster. Und Pischut Protokoll Nublüne. Er arbeitet an einem Observierungsbericht. Na komm. Mein guter Freund. 14.07.1991, halb 2 Uhr. Morgen. Es trifft Russin am Majakowski-Platz. Mit anwesend ein Kind. Offenbar ihr Sohn. Zehn vor zwei. Die Frau verabschiedet sich. Frau und Kind gehen zur Metro. Bessett verschwindet Richtung Zentrum. Person Savatskaya Sinaida Ivanovna, wohnhaft bei der Metrostation Aeroport. Bessett hat vor etwa 30 Minuten ihre Wohnung betreten. Sie reden. 15.07.1991. 2.15 Uhr. Sie reden. 3.10 Uhr. Sie ficken. Bessett hat ein Verhältnis mit ihr. Es ist jetzt 5.04 Uhr. Bessett hat das Haus verlassen. Übergibt das Material an Hauptmann Kostin. Du gottverdammter Hurenbock. KGB. KGB, Kabinett Prosenko. Büro Prosenko. Das neue Material ist hervorragend. Wir wissen jetzt, dass Silva Witt eine Frau ist. Eine Frau? Depesche Delta Zebra 104. Bitten Sie Silva Witt, Ihre Aufzeichnungen aus Käfers Vorlesungen über die psychologischen Grundlagen der Marktwirtschaft. Käfer? Wer ist Käfer? Ist Professor Boris Sergejewitsch Usow. Wir konnten Silowit als Martina Ilkiv identifizieren. Sie hat bis 1968 für Dubček gearbeitet. Im Januar 1985 ist sie nach Paris emigriert. Dort ist sie im Oktober an einem Blinddarmdurchbruch gestorben. Und Iron Reed? Wir haben seine Identität auf 23 Personen einschränken können. Американское посольство, американische Botschaft, помещение для уничтожения документов, Verbrennungsraum für Akten. Oh, Sir. Ja, danke. Lassen Sie mal das Dienstbuch sehen. Bitte, Sir. Noch keine Aktenverbrennung heute? Nein, Sir, nichts. Soldat Wilmerfors! Sir! Abtreten! Zur Kaffeepause. Hopp. Hopp. Danke, Sir. Herr Willi. Ist das Bassett? Ja, nur herein, Mr. Bessett. Ich habe Sie erwartet. Sie mich? Übernehmen Sie es hier, die Burnpacks. Ich bin überall, wo ich gebraucht werde. Hier, sehen Sie mal. Da. Was denn? Ah! Na los, hoch! Hoch mit dir, doch an die Wand! Einen falschen Ton, ich schlag Ihren Schädel gegen die Mauer, klar? Was zum Teufel? Räumen Sie es aus! Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das Geheimmaterial, das Sie hier regelmäßig ausschaffen. Rufen Sie Inkermann. Los, los, wo ist es? Bitte. Klebt an meinem Bein. Das genügt, um Sie die nächsten Jahrzehnte hinter Gitter zu bringen. Rufen Sie jetzt endlich in Kammern. Aber mit Vergnügen. Ja? Kaster, ich inspiziere hier gerade mit Bessett den Verbrennungsofen. Kommen Sie hoch zu mir, aber ruckzuck! Ja. Office Inkermann, Büro Inkermann. Sie Dilettant! Sie Amateur! Das hier ist ein ganzes Paket voll Depeschen. Und ich habe Beweise, dass er ein gottverdammter sowjetischer V-Mann ist. Hören Sie zu, Custer. Dieser Herr hier, Mr. Bessett, ist Army Intelligence. Er arbeitet auf eigene Rechnung. Er tut, was er will, wann er will und mit wem er will. Er ist tabu. Ich buchstabiere T-A-B-U. Aber geben Sie ihm den Umschlag zurück, oder ich hänge Ihre Eier an der Wäscheleine zum Trocknen auf. Bar в посольстве. Die Botschaftsbar. Nimm noch einen. Nein, danke, Sir. Es ist schon nach Mitternacht. Ich denke, es ist jetzt besser. Ich sollte... Nein, Willi. Nein. Unser Plan, verstehst du? Ja, ich verstehe. Ich hab's. Affendrüsenextrakt. Du hältst ihn fest, Ärmel hoch, die Spritze in die Vene und dann braut sich in ihm das Adrenalin zusammen. Der Blutdruck steigt und steigt. Du hast einen Druck im Kopf, mehr und mehr. Ausgezeichneter Plan, Sir. Das Hirn hält sich nicht aus, es war Platz, baff, weg ist er. Ja, aber die anderen Ideen sind durchaus auch nicht vom Pappe. Ich, Sir, wenn Sie gestatten, ich müsste jetzt dringend... Oder wir nehmen Ethylalkohol. Gefroren, minus 50 Grad. Mund auf, rein, alles in 0, nichts. Eis, das Herz, ein einziger harter Eisblock. Eis. Sir! Exitus, was ist das? Schnapp. Ja, mein Chef. Und sag mal, du Willi, hör mal, wie würdest du es machen? Sir, der Gebrauch der Dienstwaffe unterliegt dem Militär. Nee, kein Wort vom Dienst. In 2 Wochen, Willi, bin ich weg. Wo zum Teufel ist die Flasche? Sir, ich bringe Sie jetzt besser nach Hause, bitte. Sind Sie in Ordnung? Kommen Sie. Nur noch eine Frage, wenn Sie mir gestatten. Wen sollen wir eigentlich umbringen? Stinkermann. Das Schwarzenschwein. KGB. Kabinett Prosenko. Büro Prosenko. Er ist Jurist. Hat mit der Landwirtschaft zu tun. Hat Frau und Kind. Macht gerne Auslandsreisen. Wie viele Namen haben wir noch? 12. Genosse General, 4 davon gehören dem Politbüro an. Wie hoch werden wir greifen können? Genossin Glevova, wie lange arbeiten Sie schon für mich? Seit 18 Jahren. Haben Sie je erlebt, dass ich jemand im Stich gelassen habe? Nein. Alle Spuren werden verfolgt, alle. Amerikanische Посольство, amerikanische Botschaft. Sir? Verdammt. Wie viele seid ihr heute im Nachtdienst? 4, Sir. Was darf ich ins Dienstbuch schreiben? Schreiben Sie überraschende Inspektion im Sicherheitsbereich. Genau, schreiben Sie das. Hier bitte Ihre Unterschrift, Sir. Alles in Ordnung? Ich meine, fühlen Sie sich wohl? Beschissen! Beschissen. Ich habe gesoffen wie ein Tier. Sonst noch was? Nein, Sir. Kabinett Prosenko, Büro Prosenko. Wer kann schon zu 100% sicher sein? Wir haben getan, was wir konnten. 11 Namen sind gestrichen. Genosse General, einer ist geblieben. Geben Sie her! Skrivait Konvert, reißt einen Umschlag auf, vynimait bumagu, entnimmt ein Papier. Передает ihm leicht das Papier weiter. Genosse General. Wer außer uns dreien ist informiert, Genossin Glevova? Niemand. Sprechen Sie mit keinem darüber. Sie nehmen jetzt Urlaub, Genossin Glevova. Bleiben aber bitte für das Büro. Jederzeit erreichbar. Wir danken Ihnen. Товарищ Горбачев Михаил Сергеевич. Heute Morgen um 10:30 wurde es verkündet, der neue sowjetische Präsident heißt Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Beinahe genau 5 Jahre nach seiner Wahl zum Parteichef besitzt er nun als Präsident mehr Vollmachten als alle seine Vorgänger. Die Hand auf die sowjetische Verfassung gelegt, leistete Gorbatschow den Amtseid. Ich schwöre feierlich, den Völkern unseres Landes treu zu dienen, die Verfassung der UdSSR strikt einzuhalten, die Rechte und Freiheiten der Bürger zu garantieren, die mir auferlegten hohen Pflichten des Präsidenten der UdSSR gewissenhaft zu erfüllen. Was jetzt, großer General? Jetzt, Viktor, haben wir ihn in der Hand. Der Wahl vorausgegangen war eine stürmische Nacht, in der Gorbatschow so hart und rücksichtslos kritisiert wurde wie nie zuvor. Abgeordnete sprachen sich kategorisch gegen seine Wahl aus. Es war von Farce und Spektakel die Rede und es ging nur noch drunter und drüber. Ruf das Direktorat von Pamir zusammen, Viktor. Wir schlagen los. Jetzt oder niemals mehr. Restaurant, ein Speiselokal. Ich bin froh, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Ich habe Sie ziemlich grob behandelt, es tut mir leid. War auf dem vollkommen falschen Dampfer. Prost. Zur Sache. Was wollen Sie, Custer? Gerade heraus. Ich bin in Ihr Büro eingedrungen und habe das Material gefilzt. Ich weiß alles. Sie? Sie sind ein Volltrottel, ein willfähriges Werkzeug von kalten Kriegern im Pentagon. Nun bleiben Sie sitzen. Kommen Sie, hören Sie auf. Nehmen Sie die Hilfe von meiner Seidenkrawatte, ja? Wie lautet Ihr Auftrag, Bissett? Was soll das? Natürlich lautet mein Auftrag wie Ihrer auch. Sicherung und Bewahrung der westlichen Welt und ihrer Werte. Reden Sie doch nicht einen solchen verblasenen Schwachsinn, Mann. Also wie lautet Ihr Auftrag? Die Schwächung und innere Zersetzung des KGB voranzutreiben. Die Russen sollten glauben, dass sie mich am Wickel haben. Nur so konnte ihnen Stück für Stück das Märchen vom hochgestellten Agenten serviert werden. Sie, Bassett, denunzieren mit diesen Depeschen, die Sie den Russen zugespielt haben, Gorbatschow. Und nicht etwa die stalinistischen Hardliner. Und Sie wissen noch nicht mal, was Sie angerichtet haben? Warum sollte die CIA... Sie arbeiten für die Intelligence Support Activity. Der, den Sie für Marlowe halten, ist Escher Spink. Als Berater hat einen einschlägigen Ruf. Die Neutronensprengköpfe sind bestimmt für Bereiche, in denen wir einer überwältigenden Zahl an Panzern und Truppen gegenüberstehen. Dies ist genau der Einsatzzweck. Er ist besessen von der Vorstellung, die Russen im Rüstungswettlauf in die Knie zu zwingen. Sie arbeiten für eine Schattenagentur, die niemanden Rechenschaft ablegen muss. Und jetzt? Aus. Vorbei. Mein Auftrag ist beendet. Der letzte Umschlag wird gerade überbracht. Ja. Von ihr gehört sie auch zu ihrem Auftrag? Ja. Ich liebe sie aber trotzdem. Und lass uns in den Fängen des KGB zurück. Nein, einen Trumpf habe ich noch. Mein Schweigen. Der KGB muss es sich durch die Ausreise von Aida und Slava erkaufen. Solange der Junge krank ist und Medikamente braucht, hat der KGB die besseren Karten. Und? Was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Sie tun jetzt alles, um diese wahnwitzige Aktion zu stoppen. Und ich helfe Ihnen, Ihre Freundin und das Kind da rauszuhauen. Комната для допросов КГБ. Verhörzimmer KGB. Verdammt, wo bleibt ihr? Eine Nachricht von Bassett. Sie glauben, die Identität von Ironweed zu kennen. Wenn Sie die Wahrheit erfahren wollen, kommen Sie nach kurz. Auf dem Schreibtisch im Holzhaus Peter des Großen liegt ein Umschlag, in dem Sie Ort und Zeitpunkt unseres Treffs finden. Ich werde unsere Verabredung nur dann einhalten, wenn Sie alleine kommen, Bassett. Verdammt. Ausgerechnet zum Schluss schert er aus. Plattforma Kolokolnia. Die Plattform eines Glockenturms. Подъезжает машина. Ein Auto kommt heran. Da kommt er. Der große Mann im kargefarbenen Regenmantel, der gerade aus dem Auto steigt. Geben Sie mir das Fernglas. Viktor Prosjenko, der Chef des KGB. Gehen wir in die Kapelle. Gleich wird er den Umschlag finden und nachgucken. Malinke Zirke, die Kapelle. Psst! Prosenko! Hier, hinter dem Vorhang! Was soll der ganze Zauber, Besset? Ehrenwied ist ein Täuschungsmanöver. Alles, was Sie haben, ist wertloses Spielmaterial. Warum erzählen Sie mir das? Ich will ein Geschäft mit Ihnen machen. So? Was bieten Sie an? Den Beweis dafür, dass ich die Wahrheit sage. Und was wollen Sie? Ausreisevisa für Aida und Ihren Sohn. Was ist mit Ihnen, Prosenko? Sie Narr, Sie. Die hirnverbrannte, naive Narr. Was ist schon die Wahrheit? Nichts. Es gibt Informationen, die sind nutzlos, und es gibt solche, die sind wertvoll. Ihre Besset war sehr wertvoll. Ihre Person ist es allerdings nicht mehr. Fahren Sie zur Hölle, Besset. Bruder Prosenko, solche Worte möchte ich in einer Kirche nicht hören. Die Hände himmelwärts bloß. Und die Pistole bitte an Mr. Besset. Ja. So ist's recht. Umdrehen. Was machen wir mit ihm? Los, hinter den Vorhang. Wissen Sie, einen sicheren Ort für Ihre Freundin und den Jungen und für Sie? Die Datsche Ihres Ex-Mannes bei Zagorsk. Na los, worauf achten Sie? Hauen Sie ab. Danke, Kester. Auf eine Wiese vor der Datsche. Ich liebe dich, Aida. Was immer auch geschehen sein mag. Das war ja auch ein Plan. Wie alles andere. Du hast mich nur benutzt. Wir müssen raus aus Russland. Wenn du es nicht meinetwillen tust, dann tust du fürs Lava. Im Westen könnte er operiert werden. Ach, sei doch still. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Приближается машина. Ein Auto nähert sich brummend. Mama, Sie kommen. Charlie, hör zu. Ich weiß, dass wir so über die Jahre unsere Probleme hatten, aber die Ironweed-Geschichte ist eine Nummer zu groß für kleinliche Streitereien. Charlie, wir müssen die drei außer Landes schmuggeln, ehe der KGB zuschlagen kann. Sag mal, Charlie, hörst du mir überhaupt zu? Jetzt kneif doch mal die Backen zusammen. Ich weiß schon, was zu tun ist. Hi, Besset. Freund Inkermann kennen Sie ja. Er ist jetzt in die Sache eingeweiht. Das ist Frau Sawatzkaya. Guten Tag. Hi. Er zieht Handschellen heraus. Okay, Besset. Diese Handschellen sind für Sie. Sie sind festgenommen. Ich schicke Sie unter Arrest in die Staaten zurück. Inkermann! Sind Sie wahnsinnig? Wenn die Russen glauben, dass wir Besset in Flagranti erwischt haben, dann gehen sie davon aus, dass das Material echt ist. Und das ist genau das, was ich will. Was ist mit Ihnen, dem Jungen? Das ist nicht mein Spiel. Besset, wenn ich bitten darf. Ja, da ist hinüber. Die schlagen gerne zu, Kaster. Schnauze. Jetzt wird's ernst. Quartier Vadim, Wohnung Vadim. Nein! Oh, bitte, oh Gott, wie kann denn das sein? Du hast doch gesagt, wir wären allein. Ja, natürlich. Davon war ich überzeugt. Bis eben. Ich muss weg, schnell, schnell! Was denn, nackt? Jetzt hilf mir doch und lass mich zur Hintertür rauskommen, schnell! Hier, deine Sachen. Ah ja, verdammt, ich komme da schon. Verdammt. Was denn? Ihr? Vadim, die sind hinter uns her. Hätte das nicht wenigstens ein Viertelstündchen Zeit gehabt. Ach komm, es ist wirklich ernst. Ja, na schön. Vielleicht tut's ja stattdessen auch ein Gläschen Aprikosenwein. Vadim! Also schön. Wer ist hinter euch her? KGB und CIA. Wie? Und da kommt er zu mir? Du bist unsere letzte Chance. Du hast doch Verbindungen. Schaffen Sie uns nach Rostov. Von dort aus bringe ich uns rüber in die Türkei. Vadim Pio, Vadim trinkt. Rostov! KGB, KGB, Kabinett Prosenko. Büro Prosenko. Viktor, du weißt, dass das Direktorat von Pamjat die Aktion beschlossen hat. Du weißt, dass wir morgen losschlagen werden. Was also zögerst du noch? Wir scheitern, wenn es dir nicht gelingt, Besset und Custer zu fangen. Sie dürfen sowjetischen Boden auf keinen Fall lebendig verlassen. Ich weiß. Ich weiß, Genosse General. Krasny! Парадная в доме Вадима. Ausflur von Vadims Wohnung. Treten Sie die Tür an, Kostin. Ja, aber hallo, was soll das denn? Entschuldige mal. Halt die Schnauze, KGB, wo sind Sie? Ne, Sie sind die ersten Gäste, mein Freund. Echt da. Ne, treten Sie doch näher. Schau Sie da drüben nach. Auch ein Glas Aprikosenwein. Halt die Schnauze! Bitte, bitte, bitte, sehen Sie sich doch um. Bitte schön, bitte. Also, wo sind Sie? Wir sind geschieden und da geht man sich lieber aus dem Weg. Sie verstehen. Ja, ja, natürlich. Prosenko berührt Fotograf. Prosenko nimmt ein Foto in die Hand. Und das hier auf dem Foto ist sicher Ihre Freundin, nicht wahr? Ja. Seit wann schläfst du mit ihr? Aber es geht Sie doch wohl einen Scheißdreck an, würde ich so sagen. Lassen Sie uns alleine, Kostin. Dann will ich es dir sagen, Vadim. Seit 4 Jahren und 4 Monaten, du hast sie in Almaty kennengelernt, wo sie eine Fernsehserie abgedreht hat. Woher wissen Sie das? Ihr Name ist Katharina Prosenko und ich bin Viktor Prosenko, ihr Mann. So, Vadim. Und jetzt sprech dich aus. Ja! Prosenko выходит, Prosenko tritt aus der Tür. Er hat sie in einen Flüchtlingszug geschmuggelt, in dem Armenier nach Baku zurückgeschickt werden. Man kann davon ausgehen, dass sie niemand kontrolliert hat. Herr Kostin, schicken Sie ihm bitte einen Krankenwagen, ja? В едущем поезде, im fahrenden Zug. Vadim ist ein Zauberer, nicht wahr, Mama? Naja, ja, er ist ein Zauberer. Psst. Sag mal ruhig. Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью... Landsleute, Bürger der Sowjetunion, das Land ist unregierbar geworden. Unter Ausnutzung der entstandenen Freiheiten und der Demokratie sind extremistische Kräfte aufgetreten, die Kurs auf die Liquidierung der Sowjetunion, den Zerfall des Staates und die Ausweitung ihrer Macht genommen haben. Aufgrund gesundheitlicher Gründe, die es Michail Gorbatschow nicht erlauben, seinen Verpflichtungen als Präsident nachzukommen, übernehme ich vom 19. August 1991 an die Geschäfte als Präsident. Unterzeichnet Gennadi Janajew, Vizepräsident der UdSSR. Alles vergeblich, Sie haben es doch getan. Wir bitten um Hilfe. Was ist mit Gorbatschow? Man weiß es nicht genau. Nur, dass Sie ihn in Ihrer Gewalt haben. Und jetzt sitzen wir in der Scheiße. Alles andere hätten Sie sich früher überlegen müssen. Litauen wartet auf eure Worte und euren Schutz. Hier durch die Maschine in einem fahrenden Auto. Dass die Strategien von Budapest und Prag wiederholt werden. Dreht ihm doch den Hals um. Natürlich machen wir es wie in Budapest und Prag. Wo erreichen wir den Zug, Kostin? Hinter Voronezh wird er angehalten. Unsere Leute steigen zu, dann kommen wir Abteil für Abteil durch. Wir sind gleich da. In Moskau an diesem Morgen nach dem Staatsstreich bietet sich folgendes Bild. Lauter. In der gesamten Innenstadt sind immer noch schwere Schützenpanzer sowie gepanzerte Fahrzeuge postiert. Und zwar an allen wichtigen Brücken, den zentralen Kreuzungen und rund um dem Kreml. Moskau. Ein aus an die 100 Panzerfahrzeugen... Moskau ist in unserer Hand! Platz und um den Kreml gebildet worden. Wo ist die? Im Zug. Den ein Ärztekomitee der WHO-Gesundheitsorganisation untersuchen sollte. Wo sitzt der Zug hat gehalten. Was ist denn los? Wo sind wir? Auf freier Strecke. Letzte Station war Varanyesh. Verdammt nochmal, das sind Uniformierte, die dazusteigen. Geben Sie mir die Karte, Bessette. Lassen Sie mal sehen. Verfassungsfeindlicher Putsch. Ich verordne hiermit als vom Volk gewählter Präsident der Republik Russlands, dass das sogenannte Notstandskomitee aufgibt. Wo ist illegal. Niemand muss seine Anordnungen befolgen. Kontrolle! Halten Sie die Papiere bereit. Alles herausnehmen! Und treten Sie heraus. Kommen Sie nicht durch. Nie im Leben sehen Sie die vielen tausend Menschen hier. Wo ist im Zug? Nicht im Leben kommen Sie hier durch. Wir sitzen in der Falle. Sie kontrollieren von hinten her den Zug. Gleich sind wir dran. Wir müssen raus aus dem Zug lassen. Faseln Sie doch nicht besser. Bei dieser Geschwindigkeit ist das der sichere Tod. Halt mal, stopp. Ich habe eine Idee. Geben Sie mir die Karte, Mr. Custer. Es gibt wenig, was wir tun können, außer in Zusammenarbeit. Das heißt, jedem Gruppe im Nebenabteil. Zwei Männer, eine Frau, ein Kind. Wo sind Sie, möchte ich wissen? Nächsten Waggon. Erstes oder zweites Abteil. Kommen Sie, Krosti. Они резко открывают дверь, sie reißen die Abteiltür auf. Die Lage ist fließend, aber die Situation. Die Vögel sind ausgeflogen. Kein Problem, weit können sie nicht sein. Los, vorwärts! Wo ist er? Im Zug. Da! Das ist der Don. Wo? Ja, da! So, jetzt müsste die Brücke kommen und der Zug langsamer werden. Wenn wir rüber sind, dann springen wir. Reihenfolge zuerst Sie, Frau Sefatzke, und dann Server und dann Sie. Verdammt, da hinten kommen Sie! Mach die Tür auf! Die Tür wird geöffnet. Springen Sie! Los, springen Sie! Los, los! Springen! Los, Sauber! Halten Sie auf! Raus hier, Bessert! Raus! Die Mitglieder des Notstandskomitees, heißt es aus der außerordentlichen Sitzung des russischen Parlaments, sind vollzählig auf dem Weg zum Moskauer Regierungsflughafen Vnukovo. Das löst plötzlich die Spannung, die bis dahin fühlbar über der Menge lastete. Jelzin ordnet an, dass die Junta am Flughafen blockiert werde. Bravo, Rufo und Hurra. Das ist die Flucht. Das ist der Zusammenbruch. На теплоходе, auf einem Schiff. Bens Lava operiert ist. Gib dir keine Mühe mehr, Ben. Es hat keinen Sinn. Wenn Lava operiert ist, dann kehre ich nach Russland zurück. Es hat in unserer Beziehung zu viel Verrat und zu viele Lügen gegeben. Custer стучит в кабину радист. Custer klopft an die Kabinentür des Funkraums. Ah, gut, dass Sie kommen, Mr. Custer. Wir sind bald auf hoher See. Das ist die gute Nachricht. So. Und die schlechte, Captain? Die zweite Rate des Fahrpreises wird fällig. Hören Sie zu, Captain. Wir haben in Rostov ein Vermögen dafür bezahlt, dass Sie uns nach Piräus bringen. Deshalb gibt es keine zweite Rate. Wenn innerhalb einer Stunde nach Ankunft in der Kirmiku-Straße nicht ein bestimmtes Telefon läutet, dann sind Sie eine wandelnde Leiche. Ist das klar? Tja, das ist sie, die Geschichte. Die Hauptfiguren leben noch. Aida Sawatskaya ist mit ihrem Sohn nach der Operation tatsächlich nach Moskau zurückgekehrt. Vielleicht hat sie sich wieder mit Vadim zusammengetan, wer weiß. Bessett wurde von der Army Intelligence nach Wyoming versetzt mit einer Belobigung. Er habe, so hieß es, seinen Auftrag zufriedenstellend erfüllt. Stinkermann hat lebenslang Moskau bekommen. Und ich sitze hier in Vermont über diesem gottverdammten Manuskript. Ach ja, dies sollte ich noch nachtragen. Vier Personen, deren Namen der Öffentlichkeit wenig gesagt hätten, versammelten sich in einem unterirdischen Raum des Pentagon. Es war Marlowe, oder nennen wir ihn jetzt, wie er wirklich hieß, Asher Spink, der die Versammlung eröffnete. Ich bin sicher, dass er zur Feier des Tages eine Flasche Whisky mitgebracht hatte und natürlich dieses Tonband, auf das sie alle so scharf waren. Das ist er. Jetzin, unser Mr. Iron Man. Um die Lage etwas zu entspannen, Genossen, erlauben Sie mir, die Verfügung zu unterschreiben, um die Kommunistische Partei Russland zu verbieten. Ich habe die Verfügung soeben unterschrieben. Freunde, das war's. Wir haben es getan. Wir haben die Geschichte verändert. Cheers! Cheers! Yes. Moskau, Mon Amour. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Franz Maria Sonner. Nach dem gleichnamigen Roman von Robert Little. Aus dem Amerikanischen von Bernhard Rietz. Zweiter Teil. Die Personen und ihre Darsteller. Aida, Christiane Bachschmidt. Ben, Günther Maria Halmer. Vadim, Gottfried John. Oberst Prasienko, Edwin Marian. Inkermann, Michael Mendel. Macy, Sophie Reuss. Kaster, Thomas Holzmann. In weiteren Rollen Leo Bardischewski, Christian Baumann, Rufus Beck, Dirk Galuba, Käthe Jennecke, Juliane Köhler, Ulrike Kriener, Detlef Kügo, Klaus Neumann, Panas Papadopoulos, Marlies Schönau, Ellen Schwiers und Julian Sonner. Ton und Technik Wolfgang Karret und Christina Schulze. Assistenz Hans Welker. Regie Barbara Plensat. Produktion Bayerischer Rundfunk 1994.